Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Monis Männer. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Das ist Horst Paschke. Er raucht und trinkt. Dabei arbeitet er mit Schere und Kleber an einem Erpresserbrief. Dem ersten in seinem Leben. Neben ihm zartgrün die Leiche. Tommy? Der Tommy, der hör doch mal drauf. Ich doch nicht. Ich kann da nichts dafür, wenn du mit deinen Luders. Verstehst du? Überhaupt. Es ist ein Freibad für Kinder. Und ein Kinderbad ist eh für alle Mal für Kinder da. Auch nachts, mein Lieber. Für Kinder. Und nicht für deinen Schweinkram. Jeden Morgen muss ich deinen scheiß Gummis vollgemachten aufsammeln. Schweinerei. 100.000. 100.000. Was meinst du, ob du deinem Alten so viel wert bist? Was? Was sagst du da? Ach so, du kannst ja nicht sagen. Er hat ja 2, 3 Diskos oder Bars zu laufen, nicht wahr? Der wird schon zahlen, der alte Terre, für seinen feinen Herrn Sohn. Also erwarte Sie um 13.15 Uhr an der Telefonzelle Heinrich Lübcke, Corso, Ecke Chopin-Straße. Chopin. Na, wie wird denn das so wieder geschrieben? Chopin. Weißt du es? Nee, ach Quatsch, Unsinn. Bei dir hat sich's ausgewusst. Chopin. Ein Sch brauchen wir zunächst mal. Wir brauchen ein Sch. Wie scheiße. Sch muss da irgendwo. Ach hier haben wir's auch. Hier. 6 in der Schule. Schülerinnen verführen heiß und tabulos. Also was der Lodi für einen Dreck sammelt. Naja. Jedenfalls ist ein Sch. Ist bei mir Chopin. Und überhaupt, Tommy, du musst doch gesehen haben, die Leinen, die stehen doch auch groß und deutlich überall dran geschrieben. Vorsicht! Baden nur bis zu den Sicherungsleinen erlaubt. Aber so seid ihr. Nichts ist euch heilig, nur fressen, saufen, ficken, das könnt ihr. Mit den Porschen von euren alten Rumgurken und fressen, saufen, ficken. Da brauchst du gar nicht so arrogant zu glötzen, du. Naja, die Ohren könntest du ja wenigstens zumachen. I found my thrill. Ach du große Scheiße, verflucht. Draußen? Jetzt kommt der Lothar. Aschke! Lothar Ackermann. Aschke! Scheiße. Wieso hast du dir denn verraten? Bist du am Ende auf der Moni, was? Lothar! Bist du schon? Ich komm gleich. Momentchen. Du hast dir die Moni aufgeblasen. Und der macht euch einen schönen Abend. Aber jetzt kriegst du Schleier, Freundchen, was? Ganz schön Schleier. Ackermann rüttelt an der Tür. Mann. Horst Paschke schleppt die Leiche weg. Nicht mal mit deiner Moni. Ich hab schon geschlafen. Also, das glaubst du da alleine nicht. Na, Kloser. Was? Schon Feierabend auf deinem Kohlenplatz heute? Oder bist du heute schon früher dicht? Wo ist er? Pass auf, du, die schubst du mir blitzblank, wenn... Langsam, sag mal, wie sieht denn das hier aus? Langsam. Alle nass hier geplanscht und... Paschke, sind das meine Hefte? Da kriegst du neue. Also, Einen ganzen Pornoladen, wenn du willst. Alles zerschnippelt. Aber warte, mach doch kein Fass auf hier. Weißt du, was die Dinger kosten? Ach. 19 Mark 90. Alle Billigkeit, ja. 25,80. Playmates. Ja, aber was machst du da unter dem Bette? Ich hab dich gefragt, Luther Ackermann schreit. Ist das am Ende? Eine Leiche. Genau. Das Großen auch unter dem Bett rum. Ich hätte dich rausgehalten. Sag mal, wer ist denn das? Ja, dann tun dir doch mal umdrehen. Meine Fresse! Der junge Terre. Na und? Na du Scheiße. Und ich dachte erst, eine neue Moni. Aber ich fass da so einfach hin. Nicht möglich. Doch, doch, doch. Nicht möglich. Doch. Liegt da eine Leiche, eine Mausedote. Paschke, du bist mal ein paar Worte schuldig. Wieso? Wie kommt der kalte Terror unter das Bette? Na ja, wie immer. Kennst es ja, nicht? War aber wieder so eine Schweinekramorgie. Er und die Kleine sind ausgestiegen, sie fuhr auch so einen Schlitten und dann, naja, das kennst du ja. Kennst du ja jedenfalls, wie sie irgendwann fertig sind mit der Sauerei, da ist die Kleine kannst abgefahren. Kannst du dir vielleicht mal genauer ausdrücken? Musst du wohl ein bisschen Knatsch gegeben haben. Ach so. Ja. Naja, gut, also ich meine, ich weiß, der Terror will das immer verkehrt rum. Ist ein ganz Rektaler, der Terror. Ja, oder so. Oder jedenfalls, die Kleine ist weg. Und mein Terror hüpft in den Teich. Wollte er sie ersäufen, oder was? Gegrault hat er. Was denn gegrault? Gegrault. Mann, drück doch noch mal Deutsch aus. Du meinst kraulen. Wer krault, ersäuft sich doch nicht. Und denn? Na ja. Dö. Nee, na was denn nun ja? Na, denn ist es passiert. Ja, Paschke. Hat denn der Hai geholt, oder ist er gegen eine Boje gekrault, oder was nun? Nee, nicht. Plötzlich war er weg. So. Plötzlich. Ganz plötzlich. Ja, und dann war er weg. Ja, machst du gut, da war er weg. Paschke. Ich ahne was. Wie ist denn der ersoffen? Mit, Machst du wirklich gut, ja. Darf man fragen, wo das passiert ist? Man darf. Na, vielleicht zufällig hinter die Leien, ganz zufällig in der Nähe von das Absaugrohr. Hast du selber gesagt, dass solche wie der junge Terre ein verkommener Scheißdreck sind? Ach so, ja, ich verstehe. Und du hast den Scheißdreck von der Oberfläche, wie man so schön sagt, quasi abgesaugt. Na, nicht ganz. Ich habe die Absauganlage nur nicht abgestellt. Oder, sagen wir mal so, nicht gleich. Soll den kleinen Schreck kriegen, das Söhnchen. Ein kleinen Schreck. Ja. Paschke, du Idiot, du Vollidiot von einem Killermensch. Was soll denn das? Paschke, alter Eimer, das hat doch Glocken, das ist ein Ding für den Titel sein. Ach, ich sehe das. Was redest du denn? Paschke, der Sauger, das Monster in den Lagunen des Kinderbahnes. Klingt aber gut. Paschke, das Grauen hat einen Namen. Sehr gut. Komm, hör auf. Hast du schon eine Zahnbürste in ihr packt? Du Killer in ihren Bademeisterfell. Der Terre war ein genauso verkommenes Mistschick wie sein Alter. Der meinetwegen, aber wie soll denn das jetzt weitergehen? Ich meine, hast du schon angerufen? Nee, ich wollte erst einen Brief schreiben. Ach so, eine nette Postkarte. Liebe Bullen, ich habe gerade jemanden ersäuft. Essen ist gut, Wetter auch. Viele Grüße, euer Horst Paschke. Wieso den Bullen? Wieso den Bullen? Hilft doch dem jungen Terre doch ohne mehr. An seinen Alten wollte ich schreiben. An seinen Alten? Ja. Verstehst du nicht? Ja, okay, also du willst auf unzurechnungsfähig machen, erkläre eine schlechte Idee. Also wenn du willst, beschwör ich, dass du schon immer noch mal gehabt hast. Mensch, da überleg doch mal, wo du schon mal tot ist. Verstehst du? Nee. Tot und reich wie der Teufel. Und wir, ja. Lodi, was sind denn wir, hä? Jedenfalls deutlich lebendiger. Ja? Und? So gesehen. Ich meine, letzten Endes war es ja bloß ein Unfall. Genau, genau. Du kriegst noch einen Kleinen und dann geht's los. Patschke. Oh. Patschke. Ackermann und Paschke versenken einen Porsche. Terres Porsche. Jammer, schade, wenigstens einmal um See könnten wir vorher. Nichte, nichte. Du bist besoffen und wer besoffen Auto fährt, das ist ein... Na? Ja, schon gut. Jedenfalls muss der Wagen weg, ab hinter den Leinen. Wie der kleine Terre. Und gleich morgen verstärke ich die Verbotsschilder und die Absauganlage bleibt bei mir auch immer an. Auch tagsüber, falls jemand... Na, bestens. Ja, haben wir ja jetzt schon zum Mittag unsere Leiche. Oschte, oschte, du killst da langsam warm. Übrigens, apropos eine neue Kühltruhe brauchen wir auch. Der kleine Terre hat so lange Beine. Hat so lange Beine? Oder einen so langen Kopf wie du. Was weiß ich, jedenfalls passt er nicht. Mein Kopf? Der Terre. In die Truhe. Hab's probiert. Konnte ihn knautschen, wie ich wollte. Stand immer was über. Ich könnte mal eine Kettensumse pumpen. Lothar. Ja, war da bloß so ein Gedanke. Immerhin kostet eine neue Truhe mindestens einen Riesen. Ja, wir müssen auch was investieren. Von nicht? Wird nicht. Genau. Lothar Ackermann macht die Tür auf an den Porsche. Los, steig aus, oder ich schieb dir mit Schab der Karre in den Teich. Ist auch als sah ich nicht unübel, der Porsche. Mann, du glotzt man nicht so wild an, die Komplize schon los. Klein bisschen Humor täte auch nicht schaden. Bist du soweit? Sprach der Scheich zum Emir, komm, geh mir. My friend stole my sweetheart from me. Der Porsche klatscht ins Wasser. Der Porsche gurgelt. Der Porsche ist voll. Weg ist er. Der Porsche. Mein Gott. Nee, der Porsche. Paschke und Ackermann sitzen mit Hut hinter zwei Tagesspiegel. In der Nähe der Telefonzelle Heinrich-Lübke-Korso, Ecke Chopin-Straße. Was kickst denn so blöde? Was meine Jennifer war, die hat immer gesagt, dass ich ein Hutgesicht habe. Wie der in Casablanca, hat sie gesagt. Außerdem denkst du dir, steht dein Schnauzer besser. Wie ein Ei mit Schambehaarung siehst du aus. Ich wollte dort nicht beleidigen. Weil du null Ahnung von Casablanca hast. Überhaupt, jetzt sind die schon eine halbe Stunde drüber. Die kommen schon noch. Die kommen. Kannst ja meine Zeitung nehmen. Paschke. Jetzt haben wir schon dreimal die Zeitung gewechselt. Ich will deine verschissen. Psst, psst, psst. Hä? Die olle Oma da. Kann auch eine Tarnung sein. Eine Oma ist keine Tarnung. Schon ja nicht mit dem Hündchen. Und die Tasche. Die Tasche. Lässt so ein Motzding einfach draußen stehen. Das macht keine echte Oma nicht. Eine Alzheimer'sche. Also egal wie die heißt. Die Tasche ist das Entscheidende. Siehste? Die lässt die stehen. Ich sag's doch. Die ganze Oma war eine einzige Tarnung. Meinst du? Ja, also, wir schlendern jetzt dahin und unterhalten uns ganz normal. So, als wenn nichts wäre. Dann Tasche abgreifen und weg. Unter der Brücke. Masken runter, Kohle umpacken und ganz normal mit der Bahn ab durch die Wette. Also ich weiß nicht. Los jetzt. Interessant. Interessant. Und Sie waren schon 12 Mal auf Sardinien? Fester war ich. 19 Mal war ich auf Sardinien. Aha. Müssen Sie mal kommen. Ich sage nur, netter Menschenschlacht, ja, die Sardinen. Ja. Ich bin ja lieber auf meinem Grundstück. Ach. Daheim ist doch am schönsten, sage ich immer. Nicht? Meinen Sie nicht auch? Ja, klar. Sage ich auch immer zu meinem Mann. Sehen Sie, wir verstehen uns. Übrigens, kennen Sie Casablanca? Ja, wissen Sie, Ihr Gesicht. Ja? Also Ihr Gesicht und dann der Hut. Der Hut, der steht Ihnen aber wirklich ausgezeichnet. Danke. Das ist aber die Wahrheit. Ganz gut. Paschke und Ackermann wieder in ihre Bude. 2 Tüten Vogelfutter, 1/2 Dutzend rosa Strampler, 1 Packung Cookie Dent und 1/2 Rolle saure Dropse. Willst du einen? Halt dabei die Klappe. Paschke hantiert mit Luftballons. Hasch die Junge, weißt du eigentlich, was du da machst? Ich meine, klar, die Omi war ein Irrtum. Das ist doch kein Grund, nicht völlig durchzuknallen hier. Wie sieht denn das aus, ein Kerl wie ein Kartoffelsack und spielt mit Luftballonhäschen? Mann, wie die sie nach uns umgekickt haben. Wir wären normale auch lieber gewesen. Ja, das beruhigt. Was denn für einen Roter, oder stehst du mir auf was Gestreiftes? Vielleicht würgen wir uns nächstens mit ein paar rosa Elefantenpiepel in der U-Bahn. Oder möchte der Herr lieber... Nimm mal. Und dann fotografierst du mir mit der Taseke. Nee. Ackermann ist vielleicht dusselig. Aber knipsen lässt er sich dabei nicht. Nimm jetzt, sag ich. Nimm. Außerdem. Kann ich dich nicht knipsen, weil wir nicht haben, womit das geht. Ja, schon gut, ich hab's her, das Häschen. Ja, unten aufmachen. Vorsichtig. Erst aufmachen und dann dusten zuhalten. Gut so? Jetzt nimm den Mund. Was? Tief einatmen und die Luft anhalten. Wenn's der Moni wäre. Mach, was ich dir sage. Gut. Und jetzt sag mal was. Was soll ich denn sagen? Hast du meine Stimme? Das ist Helium. Das ist Helium. Helium ist anders wie Luft. Und deine Stimmbänder, die tun eben auch anders drauf reagieren. Wenn das so stehen bleibt, dann tue ich da schlagen. Das geht doch gleich wieder weg. So, jetzt pass auf. Ich wähle die Nummer von dem alten Terre. Du tust einen ordentlichen Hieb Helium nehmen und den kriegt er mal ein paar Takte zu hören. Jetzt wird's nämlich teurer, verstehst du? Unter 200.000 läuft nun nicht mehr. Wieso ich? Wieso ich? Fress, du mir aber einen Schreck eingejagt mit dein Helios. Ja. Nicht entschlüsselbar. Da können Sie sich zu Tode analysieren an unsere Stimmen. Also ich gehe jedenfalls, ich rufe den Terror nicht an, weil der ganze Schreck noch in den Glieder hockt. Nicht wahr? Du Lusche. Gib her. Muss wohl alles alleine machen. Pasch gewählt. Terror nimmt ab. Ja, und? Das war sehr unklug von Ihnen. Wer spricht da? Egal. Das ist nicht egal. Egal. Wenn Sie Ihren Sohn wiedersehen wollen, dann kostet das jetzt das Doppelte. Was? Doppelte. Ich wiederhole mich. 200 Riesen. Was? Wie viel? Haben wir uns verstanden? Nee. Andernfalls. Mein Sohn? Ich und mein Herrn Sohn wiedersehen wollen? Jetzt hören Sie mal, Sie alberner Eunuchsi. Bestellen Sie ihm, dass ich sämtliche Kreditkarten gesperrt habe. Wenn er wieder mal blank ist, kann er eventuell als Servierkraft bei mir anfangen. Eventuell! Sie verkennen den Ernst der Situation. Was verkenne ich? Was? Der Situation. Ihr Sohn schwebt in Lebensgefahr, verstehen Sie? Wo schwebt der? Wo? In Lebensgefahr. Ach Jott, ach Jott. Wir sind zu einem imstande. Er, hör mal, er verkennt den Ernst seiner Situation. Er, hören Sie mal. Im Übrigen ist meine Zeit zu kostbar, als dass ich sie für die kranken Spielchen dieser Missgeburt verschleudern könnte. Kurz, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber mein guter Rat, guter Mann, lassen Sie sich nicht vor den Karren von einem Perversen spannen. Tag auch. Hast du das gehört? So ein Schwein aber auch. Das eigene Kind. Und die Jennifer und ich, das war ein Abort gewesen. Ein Abort, wo wir doch beide so gerne... Hätte ich einen Sohn gehabt, ja. Was machst du denn jetzt? So nicht. So nicht. Terry nimmt ab. Während Horst Paschke redet, legt Terre auf. Ja, und? Hören Sie mal, Sie Schweinsee. Das ist Ihr Kind, Ihr Sohn. Und der hat das Recht, dass man ihn menschlich behandelt. Jeder hat das Recht, weil jeder was ganz Besonderes ist. Auch wenn er mal daneben haut, das ist jeder Mensch was ganz Oberbesonderes. Sie sollten sich schämen, sollten Sie sich einen so und noch dazu Ihr eigenes Kind so zu behandeln, hören Sie, das macht man einfach nicht. Und jetzt hören Sie mal her, jetzt werden Sie sich sofort entschuldigen, haben Sie das gehört? Sofort! Hallo! Hat gleich aufgelegt, gleich nach Sie schweigen. Ist mir wurscht, aber das muss doch mal hören. Na, so ist es, was sein muss, das muss sein. Blöd, Mann. Na, meine Rede. What a difference a day made. 24 little hours. Horst Paschke spricht mit seiner Leiche. Zunächst besprüht er sie aber mit einem Raumspray. Kornblume. Kornblume, das ist ein Klospray, aber nicht mal schlecht, nicht wahr? Das ist doch ganz eindeutig Kornblume. Ah, wie das duftet. Tja, das hat nicht mehr gelangt für den neuen Tiefkühler. Muss ich da eben ein bisschen besprühen, wo du nun schon so leicht angegangen bist. Jetzt tue ich dir auch schon beschimpfen. Ganz wie dein scheiß Vater. Ja, ich weiß. Ich weiß, dein Vater, ich war, naja, ganz, ganz tief drin ist er dein Vater. Und du auch ganz tief drin. Du bist ja eben sein Kleiner gewesen. Ja doch. Ist nur die ganze Scheißzeit, wo er das verstecken bist. Ist nicht mehr modern, Vater und Sohn und so. Also du, wenn ich dich so angucke, also du machst ja ein ziemlicher Misthund gewesen sein. Ich habe sogar einen Ballermann in deinem Jackett gefunden. Aber mit deinen Grübchen. Ja? Na, wen quatschst du denn da rum? Ja, mit Tobi. Hast ihn vorgeholt. Bist du verrückt? Ach, ich hab Thomas nur ein bisschen besprüht, wo er doch nicht mehr ganz frisch ist. Ja, vernünftig. Hatte, ich hab's. Wir müssen ein Lebenszeichen anfertigen. Hier, Zeitung und die Polaroid von Willem. Thomas? Heißt der? Ich denke Tommy. Wie diese Mostrich-Sorte da, oder? Das ist wohl der zweite Name. Thomas. Na wurscht, jedenfalls muss ein Lebenszeichen her. Mit Tageszeitung und Pipapo. Was für ein Lebenszeichen? Da kriegst du kein Fernsehen. Die Geisel sitzt auf dem Stuhl, sieht ganz ausgekotzt aus und sagt, bitte tun Sie alles und holen Sie mir hier raus, die meinen es ernst und so. Ach, da brauchen wir doch eine Videomaschine. Was nun noch? Der Wilhelm hat keine, er hat eine Kettensumse und eine Polaroid und fertig. Ja, außerdem ist der Thomas tot. Ach so, ja, scheiße. Nee, das macht ja nichts, das macht er überhaupt nicht. Ist vielleicht so ja besser so, weil er keine geheimen Zeichen geben kann. Na, komm mal rüber, Junge. Komm rüber. Ackermann greift die Leiche unter seine Arme. Vielleicht hilfst du mir mal. So, genau, jetzt sitzt er richtig. Na, bitte. Na, ja, und? Jetzt hat er so viel von einem Lebenszeichen wie du nach 2 Liter Klorn. Na ja, gut, also die Ohren müsste man vielleicht aufmachen, die Ohren. Und dann hältst du ihn hinten den Kopf hoch. Ja, richtig, und dann erkennen sie mir. Ja, schläfst du dir eine Karstadt-Tüte über? Da bleibt ja immer das Testproblem mit seinen Ohren. Urpunktkleber oder ein bisschen Tesa. Na Mensch, auf den scheiß Polaroid, da kennst du da sowieso nicht genau. Du hast die Idee, also vorne ja. Hängen wir ihm Schild an mit meins Ernst und so und hinten guckst du gefährlich mit der Bild von heute. Kann ich ja nur lachen. Sag mal, vielleicht pinnen wir noch ein IRA oder ein RAF-Zeichen in der Küche. Am besten gleich beide. Das müssen sie ernst nehmen. Ach, ich guck gefährlich durch den Karstadtbeutel. Du hast ja wohl die alle. Ja, dann hältst du ihm das Brotmesser hoch. Könnte ihm ja. Mensch, Paschke, wo hast denn die Spritze her? War beim Thomas mit bei. Paschke, das ist der I-Punkt von unserer Gefährlichkeit. Pass auf. Die Leiche fällt vom Hocker. Scheiße. Hat der sich was getan? Ach, das glaubst du. Aber jetzt hat er seine Ohren offen. Oh. Mensch, guck mal, wie der guckt. Der hat ja braune Ohren. Ja. Richtig wie bei einem Mädel. Genau. Wie bei meiner Jennifer. Genau, du. Na komm. Komm. Vielleicht hätten wir ein bisschen Grillsoße an der Backe schmieren müssen. Blut kommt immer gut rüber. Ja, wie man nur so herzlos sein kann. So herzlos. Ich meine, 200.000 sind doch nicht unfair. Jedenfalls oder? Haben wir jetzt einen neuen Tiefkühler. Ja, wisst ihr noch, ein Dornkart? Der Dornkart und der Thomas in einer Truhe. Da vergeht's mal so. Willst du nur oder willst du? Ja, hol doch schon her. Ludi, hol her, wer so säuft wie wir. Wer so denkt wie wir, wer so geht wie wir, der muss wir sein. Luder, Ackermann und Paschkenshorste. Grau von der Sozialhilfe, gelb von der Leberzirrhose und fett von den Döner-Kebabs. Was haben wir denn schon verlieren? Ackermann und Paschke trinken 2 Schnäpschen. Was? Wir werden den Thomas begraben müssen. Ja. Und das hat er verdient. Ich halte eben eine Rede. Eine Rede muss sein. Willst du sagen? Weiß nicht. Dass er von 2 Nullen verscharrt wird. Ja. Das werde ich ihm sagen. Ich werde ihm sagen, dass wir die letzten Gurkenhobel sind. Ja, ich möchte später mal nicht von so einer wie uns abgeliefert werden. Aber hast du noch eine Lulle? Nee, Pulle. kannst heute auf die Moni. Machst noch ein paar Kerzen an, schön ist es. Naja, die Moni hält mir allerdings auch nicht mehr die Luft. Werbe. Materialermüdung. Richtig. War ja nicht mehr die Jüngste. Wenn der Thomas im Kompost ist, dann verkaufen wir die Truhe. Und dann kriegt jeder eine neue Moni. Dann leben wir in Leidenschaft. Bis ans Ende unserer Tage. Mama, was machst denn du eigentlich? Was meinst du? Was hättest denn du gemacht mit die Kohle? Und du? Ich hätte mal Schenefer zurückgekauft. Ach, Menschenskind. Ist doch keine Liebe dich. Ja, scheiße, ja, aber Luft hat sie jedenfalls gehalten. Die Bäden lachen. Ich kenn's von der Ehe. Sehen wir, ob der literarischen Qualität, wie auch der nahezu beliebigen zeitdokumentarisch wertlosen Schilderung privater Begebenheiten keine Möglichkeit, sie in unser Verlagsprogramm aufzunehmen. Was ist denn das? Das klingt ja wie ein Steuerberater. Mein Tagebuch. Was? Hab's an Verlag geschickt. Zeitdokumentarisch wertlos. Beliebig. Dabei war alles drin. Alles. Nur ein bisschen schicker. Paschke als Dichter. Ich schaff's nicht. Ja, und wie hat das ja hießen, dein Buch? Horst Paschke auf Du und Du mit der Bader. Quark. Ich habe natürlich einen anderen Namen gegeben. Und welchen? Ja, komm, lass sein. Das ist doch sowieso wurscht. Mit dem Geld jedenfalls, also mit dem Geld hätte ich's rausgebracht. Rinaldo Mancini. Leben heißt bleiben. Buonasera, signorina. Was jetzt? Rinaldo Mancini. Was gehen? Oh, heute tut sich wie eine Pizza nennen. Ach, du Arschloch, du. Ach, das ist ein Name wie Musik, du. Rinaldo, die. Alles klar. Jedenfalls bin ich nicht beliebiges Ich. Ruhig mal. Auch wenn. Schnauze. Leute, was spannst du durch die Gardine? Scheiße, Hotte. Ich glaube, jetzt haben sie uns am Arsch. Vom Fenster weg, du Idiot. Blödsinn, mach's Licht aus. Herr Paschke Horst, hier spricht der Leiter des Einsatzkommandos. Scheiße. Wir wissen, dass Sie sich in Ihrer Wohnung aufhalten. Scheiße. Hausflur, Dach sowie die Umgebung sind bereits durch unsere Kräfte abgeriegelt. Scheiße. Ihre Situation ist aussichtslos. Aussichtslos. Halt doch den Maul. Verschlimmern Sie Ihre Lage nicht durch unbedachtes Verhalten. Alter. Sie haben 5 Minuten Zeit, allein und mit erhobenen Händen das Haus zu verlassen. Scheiße. Sollten Sie diese ultimative Aufforderung nicht Folge leisten, sehen wir uns gezwungen, die erforderlichen Maßnahmen zur Befreiung der Geisel einzuleiten. Scheiße. Nicht den Nerven verliert. Sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, ja. Rufen Sie die folgende Nummer an. Welche? 5 2 9 5. Ich wiederhole. 5 2 9. 5. Mein Gott, du Arschloch. 5 2 9 2 9. Hallo. Ich höre. Was? Na, und genau, also wenn ich bitten darf, ja? Bitte, Herr Paschke. Erstens, wir sind bewaffnet und wir werden einen Scheiß tun. So viel zu die erhobenen Hände. Herr Paschke, das hat doch keinen Zweck. Papa la Papp, also ich sage hier, was läuft, ist ja klar. Ich verstehe ja Ihre Lage. Darüber hinaus bin ich informiert, dass Sie in Ihrem bisherigen Leben noch nie auffällig wurden. Ein lupenreines Führungszeugnis. Ich stecke da ein Zeugnis in den Arsch. Eine Viertelstunde voll tanken, Waren vor der Tür haben, ja? Und zwar ein Porsche, ist das, damit es klar ist. Und dazu 100.000 Riesen in eine Tüte. Ja? In eine Tüte und dazu Startbereiten Flieger auf dem Airport. Hast du alles? Herr Paschke. Sonst knall ich den Thomas die Rübe weg. Erst den und dann mir, ist das ich klar? Ich habe verstanden, Herr Paschke. Ihre Forderungen werden erfüllt, ja. Allerdings... Die Rübe knall ich weg, Es handelt sich lediglich um den von Ihnen angehebenen Waren. Ja? Die Marke, verstehen Was? Sie? Ja. In so kurzer Zeit. Vielleicht könnten Sie auf einen Daimler zurückgreifen. Boah, auf eine Taxa Porsche, du Jurke, klipp und klar Porsche. Hey, ich glaube, es wird schon klappen. Was denn nun noch? Lotti, wie redest du denn mit mir? Jennifer. Na, das ist eine Überraschung bitte. Für mein Lotti, oh, ja. Ne? Pass du, auf, Schatz, bitte. Ich hab mir's überlegt. Ja? Dreimal darfst du raten. Jennifer, aber ich kann jetzt nicht. Ich meine, das ist schön. Raten. Also wirklich, aber im Augenblick, bitte. Oh, gleich wird die Jennifer böse mit ihrem Lotti. Scheiße, ich kann jetzt nicht. Mann, Mädel, das tut mir leid. Ich kann ja dir erklären, ich meine, das ist jetzt echt blöde Situation. Aussichtslos, aussichtslos, aussichtslos. Wie heißt sie? Wer heißt was? Wie die Tia heißt, die Schlampe, wegen der du unser Kind verrätst. Also Moment mal, also das war doch aber ein Abort gewesen. Hör doch auf, hör da endlich auf. Wie heißt die Fotze? Aber ich weiß doch nicht, wie die Fotze heißt. Vielleicht Monika. Und du saunetzt sie bestimmt Moni. Naja. Nicht wahr? Und weiter? Ja, weiter nicht. Weiter. Den Nachnamen. Nee, was denn für... Steiner Müller, Leuthäuser Schnarrenberg oder so. Ich weiß nicht, wie die mit Namen am heißt. Bitte, ich muss jetzt Schluss. Du Scheiß-Hurenbock, weißt nicht mal, wie die Frau mit... Mensch, du halt eigentlich mal die Luft an. Ja, genau, genau. Die Moni hat da Schwierigkeiten. Meine... Ach, du Arsch, Mensch. Nee, du nicht. Ich meine, wirklich. Danke, das reicht. Bitte. Jennifer. Unser Kind heißt übrigens Lotz. Was? Leb du nur mit deiner Moni! Arschloch! Paschke ist, aber das hat doch mich mit. Scheiße, ich Idiot. Lutz, also auch so ein bekloppter Name. Ja, da hast du auch recht. Wer ist denn das nun schon wieder? Ackermann, wenn ich dich erinnern darf, wir werden Kräuter schossen. Ach so, ja, dann geh du ran. Na gut. Ja, Paschke. Schöner Paschke. Der Waren steht bereit. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Sie, Herr Paschke, sowie die Geisel am Küchenfenster erscheinen. Sie werden verstehen, wir müssen das. Ja, das mache ich mal. Ich verstehe es schon. Aber ich wusste ja, dass Sie trotzdem ein vernünftiger Mensch sind. Ja, und unauffällig. Unauffällig im bisherigen Leben. Das wollen wir mal nicht vergessen, nicht? Unauffällig. Das wird Ihr Strafmaß günstig beeinflussen. Juppei, kann ich da noch sagen. Juppei, die halt. Sagen Sie mal, darf ich Ihnen auch mal was fragen? Ja, selbstverständlich, Herr Paschke. Ich verstehe Ihre Lage. Ja, ist ja schon klar. Also, so. Es geht los. Die Frage ist, ja. Sie müssen aber ehrlich sein. Ja, verlange ich. Ehrlich auf alle Fälle. Ich bin immer ehrlich, ja, Herr Paschke. Das ist meine Bedingung. Also, ich höre Ihre Frage. Rinaldo Mancini. Wie klingt denn das in Ihren Ohren? Was? Ja, na, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was Sie mit Ihrer Frage hinaus wollen. Wie es klingt, wollte ich wissen. Nur, wie es klingt. Ja, sollen wir Ihnen Proviant in den Wagen legen? Was aus italienischer Küche? Nee, ich brauche da kein Benzin. Mancini, habe ich verstehen gesagt. Sie mich nicht falsch. Ich möchte die Verbindung natürlich nicht abreißen lassen. Jetzt, wo ich... Lutz. So, wo ist denn die Karstadt? Tiete da. Lutz. Der Karstadtbeutel. Lutz ist da, unser kleiner, süßer Affe von den Abort. Lutz, ja, Lutz könnte auch eine Kaufhauskette sein. Lutz und dann alles groß geschrieben, groß und blau, ja, ja, ja, wie Aral, hm, in der Nacht. Na gut, du machst jetzt die Tüte über, los, komm, komm, ich... Na klar, das war halt ja schon erzählt, so, lass, Schinnit, ich, war ich, mit ich, ihren Mund. Ich halte den Ballermann dran und wir gucken dann aus dem Küchenfenster. Habe ich dir denn nicht schon erzählt, wie die Jennifer mit ihren Mund... Hast du. Hab ich nicht. Hast du. Niemals habe ich dir was erzählt von uns und meiner Jennifer. Doch, nie. Mehrfach. Niemals. Mehrfach. Nein, niemals. Weil das ist was Intimes. Verstehst du? Das ist was Intimes. Sag mal, du, Christoph, wenn du verstehst, was ich meine... Ich verstehe schon. Kriegst du noch Luft? Geht so. Wenn du willst, schneide ich dir hinten ein Loch in die Tüte. Geht so. Das geht so, nur pick mal da down mit deinem Finger an den Kopf. Lothar, das ist kein Finger. Das ist überhaupt kein Finger. Ich knall'n ab. Euer Jansen Thomas. Kann ich euch sagen? Knall'n ab. Rumsen. Krachen. Splittern. Die Spezialeinheit dringt in die Wohnung ein. Waffe fallen lassen! Waffe fallen lassen! Otte. Otte, was ist jetzt? Das ist ja alles in Ordnung. Besser, du siehst nicht. Was ist? Zum letzten Mal Waffe fallen lassen! Otte, ich kann nicht mehr. Ich hab mal eben eingemacht. Ist das gut, Loti? Ist das gut? Jemand. Nimm mir doch das nicht übel. Mach es schon. Nimm mir das nicht übel. Lothar Ackermann wird überwältigt. Ja, man hat nichts damit zu tun. Die Gewehre zielen auf Horst Paschke. Polizei-Obermeister. Und der zielt auch. Und zwar ebenfalls auf Horst Paschke. Mach doch keinen Unsinn! Mensch, das macht doch ja keinen Sinn! Da staunst du, was? Jetzt staunst du, jetzt stehst du blöde da. Mit eurer Kanone und zielt auf ihn, der schon selber auf sich zielen tut. So was habt ihr dann nicht erlebt, was? Steht nicht in eure Vorschriften, ob man ihn abknallt, der schon gerade dabei ist. Und... Liebe Leutchen, kommt noch schlimmer. Ist nämlich so, dass ihr mir beschützen müsst, weil ich nämlich jetzt selber die Geisel bin. Jawohl! Und als Geisel, Horst Paschke, müsst ihr mir beschützen. Vor dem Kidnapper, Horst Paschke. Weil eine Geisel ein unschuldiger Bürger ist und weil sein Leben den höchsten Wert hat. In den Augen der Gesellschaft und der Demokratie. Und so. Ich, Horst Paschke, bin der Wert. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Lass uns dir zum Guten dienen. Brüderlich mit Herz und Hand. So ein Idiot. Monis Männer. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Personen und Darsteller: Jennifer, Margit Bendokart, Lothar Ackermann, Jürgen Holz, Horst Paschke, Rolf Ludwig, Terre, Horst Lewinski, Polizeibeamter Edgar Harter. An der Musiktruhe Hans Schimanski, Dramaturgie Thorsten Enders. Regieassistenz Irene Fischer, Schnitt Dagmar Goik, Ton Bernd Friebe. Regie Joachim Staritz. Otte! Produktion Deutschlandradio Berlin 1995.